Podshow is pleased to bring you the following killer content direct from the all-new feature-rich podshow.com. Get it. Play it. Dig it. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe vom Blogcast von blog.über.de. Und hier sind die Moderatoren eures Vertrauens. Mein Name ist Stefan und natürlich darf auch er heute nicht fehlen. Hallo René. Hallo Stefan. Jetzt kannst du wieder reden. Ja, und du hast feuchte Hände. Auljucken, ja, ne? Muss ich mir erstmal abdrucken. Ja. Hat das jetzt eine Bewandtnis, dass du mir deine Hände ins Gesicht gestopft hast? Ja, natürlich. Wir nehmen doch Feedback sehr ernst, oder? Ah ja, stimmt. Genau. Und von daher, ja, Manu wollte das mal, dass die Begrüßung abwechseln und das haben wir damit getan jetzt. Ich habe mich durchgesetzt, Manu. Das heißt, ich werde mir bei der nächsten Sendung Handschuhe anziehen und dir den Mund zu halten. So werden wir das dann sehen, ja. Feedback. Oder ich nehme mein Mikro und gehe in einen anderen Raum. Ach so, kannst du auch machen. Mal schauen. Aber wir sind bei Folge 14 und beim Feedback waren wir schon stehen geblieben. Gab es da noch mehr Feedback, René? Ja, also es gab eine Menge Feedback. Unter anderem hat unsere dreimalige Nennung der Kontaktmöglichkeiten großes Aufsehen erregt und große Diskussionen. Es Dabei gab haben Demonstrationen. Ja, obwohl wir in der Sendung schon sagten, dass es ein Versehen war. Und wir werden natürlich auch weiterhin, denke ich, zweimal die Kontaktmöglichkeiten nennen. Denn das ist ja eine Mitmachshow. Also wir sind hier nicht in einem klassischen Medium wie Zeitung oder Fernsehen, was man nur konsumieren kann, sondern man hat sogar die Möglichkeit, das Ganze hier aktiv zu gestalten. Ja. Und deswegen nennen wir die Kontaktmöglichkeiten auch, weil wir euch die Möglichkeit geben wollen, ja, hier kräftig mitzumachen. Oder sehe ich das verkehrt? Nein, also ich finde auch, zweimal sollte genug sein. Und wir hatten es ja, wie du schon erwähnt hast, auch erklärt, dass es halt Zufall war, dass diese Position noch in meinem Sendeplan war. Ein Fehler deinerseits. Richtig, aber dadurch muss man auch sagen, ist auch ein guter Gag noch in die Sendung gekommen. Du erinnerst dich sicherlich. Dunkel. Da macht ja nichts. Also für die Zukunft, wir lassen es bei zweimal Nennung der Kontaktmöglichkeiten. In unserem Blogcast, oder René? Ja, Blogcast, genau. Also wir haben uns geeinigt, es dann doch Blogcast zu nennen. Auch wenn ich weiterhin der Meinung bin, dass Podcast das gebräuchlichere Wort ist und sicherlich eins, womit man mehr anfangen kann. Also wir werden vielleicht in dem Schriftverkehr weiterhin irgendwie Podcast, wir schauen mal, aber Blogcast werden wir in unserem Blogcast sagen. Ist natürlich treffender für unseren Blog, aber Podcast, meine letztendlich im Sprachgebrauch werden beide Begriffe genannt eigentlich, oder? Ja. Podcast ist das Gebräuchliche, wie du gesagt hast, und ist vielleicht auch ein bisschen allgemeiner formuliert. Ja, aber wir werden in der Sendung Blogcast sagen, damit wir niemanden irritieren. Genau. Und egal, ob wir Blogcast oder Podcast sagen, ist überhaupt nicht negativ gemeint, wenn wir jetzt mal einen anderen Begriff nehmen. Ja. Apropos negativ, René. Ja. Da gab es eine Beschwerde. Habe ich gehört. Irgendwie hat sich, wären negative Äußerungen über die PSP in unserem Blogcast oder in unserem Blog verbreitet. Ist das wahr, Stefan? Also, ich kann mich jetzt da an nichts erinnern. Na, die PSP war ja noch nicht allzu oft Thema. Und, eigentlich negativ ist mir eigentlich auch nicht so in Erinnerung geblieben. Nee, ich auch nicht wirklich. Aber, falls sie die Stelle findet, oder wolltest du noch was dazu sagen? Nee, eigentlich nicht. Aber du kannst gleich was sagen, nämlich die Kontaktmöglichkeiten. Also wenn ihr die Stelle findet, wo wir uns negativ über die PSP geäußert haben, damit. Dann ja, lasst uns wissen. Genau. Ihr könnt uns dann eine Mail schreiben an blog@über.de oder ihr nutzt die Kontaktmöglichkeiten im Blog, zum einen das Kontaktformular oder die Kommentarfunktion unter den Beiträgen. Oder alternativ könnt ihr uns auch anrufen unter Berlin 030 202 36803, und wie immer der Hinweis, am Tag auch kostenlos. Mehr dazu im Kontaktformular, im Blog. Ja, das hat alles seine Ordnung. Ich habe gehört, du hattest ein paar Probleme, René, was ja, deine Fahrten angeht. Beziehungsweise deine Freundin hatte die Probleme. Ja, also du hast drüber berichtet. Richtig, weil ich... Da ging nicht da alles mit rechten Dingen zu. Genau. Also ich habe mich da eingemischt in die Geschichte und habe das übernommen, weil dafür ist man ja Partner, Freund und Mann, ne? Und alles drei in einem. Alles drei in einem. Julia hatte... Erzähl doch mal, genau. Ja, Julia hatte leichte Probleme mit der BVG. Sie ist vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, Freitag war es, ist sie in die Straßenbahn, hat sich hingesetzt, ihre Tasche auf den Schoß gestellt, aufgemacht, um ihr Portemonnaie rauszuholen. Darin hat sie immer ihre Fahrkarten, die sie im Voraus kauft. Und wie sie die Fahrkarte zückt und in den Fahrkartenentwerter schieben will, da steht ein Mann davor, den sie bittet, zur Seite zu treten. Nee, das hat er nicht gesagt. Er stand einfach nur davor und sie sagt zu ihm, können Sie zur Seite gehen, dass ich meine Fahrkarte entwerten kann. Jetzt kommt das entscheidende Detail. In diesem Moment ging die Straßenbahntür zu. Der Mann sagte, brauchen Sie nicht, Fahrkartenkontrolle. Und die Bahn fuhr los. Ja, und er hat sie des Schwarzfahrens bezichtigt. Hat ihr aber nicht die Möglichkeit gegeben, ihre Fahrkarte zu lochen. Ja, und ich habe die Sache dann in die Hand genommen, weil mit einer Frau geht man vielleicht anscheinend, wie es der Fall ja zeigt, ein bisschen anders um als mit Männern. Also ich hätte ehrlich gesagt, holen Sie Polizei und dann regeln wir das über die. Ja, Julia hat den Zettel ausgefüllt. Ja, und ich glaube, in so einer Situation, wer weiß, wie man selber reagiert hätte. In der Aufregung, weil man rechnet doch auch nicht damit. Ja, sie musste auch dringend arbeiten und ja. Ja, eine Zeugin hat es gesehen, dass sie wirklich eingestiegen ist, sofort ihre Tasche geöffnet hat, um die Fahrkarte rauszuholen. Ja, und ich habe mich an die BVG-Info gewandt, ich habe mich an die Stelle für erhöhtes Beförderungsentgelt gewandt und an den BVG-Chef, der meine Mail bekommen hat, aber weiß nicht, selber reagiert hat er noch nicht, aber vielleicht hat er was in die Wege geleitet. Auf jeden Fall hat sich die BVG schon bei mir gemeldet. Und die haben mich schon im Vorab entschuldigt dafür, wollen das jetzt aber prüfen. Und wie ich mitgekriegt habe, hat der Fahrkartenkontrolleur wohl behauptet, sie hätte schon eine Station in der Straßenbahn gesessen. Wäre ein bisschen blöd gewesen, weil dann wäre sie von ihrem Auto eine sehr lange Strecke zu einer anderen Haltestelle gefahren, um dann wieder mit der Straßenbahn an ihrem Auto vorbeizufahren. Also ja, muss man schauen, was dabei rauskommt. Also wir sollen die Zahlungsaufforderung erstmal nicht beachten. Der Mitarbeiter wird jetzt zu dem Fall interviewt. Ja, und der Fahrgastverband, den habe ich auch darüber informiert, weil, also ich finde, wenn jemand seinen Job macht, dann sollte er schon richtig machen. Und dazu gehört auch, Blick darauf zu werfen, ob Leute schon in der Bahn saßen oder nicht und nicht nur irgendwelche Vermutungen anzustellen. Ja, und das war ein BVG-Mitarbeiter. Aha, es hört sich aber schon sehr positiv an, finde ich. Also ja. Die BVG scheint ja doch gewillt zu sein. Das, also die Reaktion war schnell. Ja, die Reaktion war wirklich sehr schnell, da war ich sehr positiv überrascht von. Und Julia wurde übrigens heute wieder kontrolliert, an genau derselben Stelle. Und diesmal haben die Fahrkartenkontrolleure gewartet, bis die Türen zu waren und die Bahn abgefahren ist und haben erst dann Fahrscheine kontrolliert. Ja, genau. Aber mal gucken, was sich daraus entwickelt. Naja, wie gesagt, wir hoffen, dass es positiv ausgeht für Julia. Und naja, das wird schon klappen, hoffe ich. Du berichtest ja sicherlich drüber. Aber natürlich. Ja, zum Thema Fahrkartenkontrolle, oder besser gesagt zum Thema Straßenbahn, habe ich noch einen schönen Witz gefunden und wenn du willst, kann ich den ja mal vortragen. Was sagst du dazu? Warte mal, noch nicht. Wir müssen erstmal die passende Musik dazu abspielen. Jetzt kannst du. Okay. Gerd sitzt in der Straßenbahn in Berlin und es ist tiefster Winter. Das Fenster neben seinem Sitz ist halb offen. Der Fahrgast hinter ihm friert und tippt ihn auf die Schulter. Würden Sie bitte das Fenster zumachen? Es ist kalt draußen. Keine Reaktion. Er probiert es nochmal und nochmal, jedes Mal mit mehr Nachdruck. Schließlich genervt, ob so viel Freundlichkeit, lehnt sich der frierende Fahrgast über die Sitzlehne und schmeißt das Fenster selbst zu. Darauf fragt ihn Gerd, und jetzt ist warm draußen oder was? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, der war nicht schlecht, Stefan, aber ich glaube, wir brauchen trotzdem Praktikanten, die uns Witze erzählen. Also ihr könnt euch immer noch melden, die Stelle ist immer noch offen. Und da habe ich ja gleich eine Doppelüberleitung, Witz und Praktikant. Der hat auch was Lustiges erlebt. Und zwar mit einem Fahrkartenautomaten. Ich dachte schon mit dem Fahrkartenkontrolleur. Nee, stimmt, würde von der Thematik auch ganz gut passen. Nein, mit dem Fahrkartenautomaten. Und zwar hat sich wohl der Fahrkartenautomat, oder er meint, er hätte den Fahrkartenautomat zum Absturz gebracht. Und das ohne Berührung oder mit beinahe Berührung. Ich würde sagen, ganz klar und deutlich, Magic Fingers, die da im Spiel waren. Von P***. Ja, Stefan, was meinst du? Hat der P*** magische Kräfte oder... Ich sag nein, weil das kann ich auch begründen. Ich habe nämlich gute Kontakte zu einem Forum des Berliner Nahverkehrs und dort wurde mir berichtet, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Automaten nachts zur Wartung automatisch neu gestartet werden. Ja, es war irgendwie um 2 Uhr auch, ne? Wann der genau, ja. Ja. Also ich glaube auch kaum, dass man einen Automaten durch Berühren einfach runterfährt. Tja, wer weiß. Kann ich mir doch, zumindest nicht natürlich, vorstellen. Wenn du an den Reset-Schalter kommst. Oder er hat den Affengriff gemacht. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, egal. Nein, aber mal im Ernst, also, ich kann es mir nicht vorstellen. Ihr könnt euch ja selber ein Bild davon machen. Ja, guckt einfach mal bei blog.juber.de den Beitrag von P***. Sucht einfach nach Automat. Wir finden den schon. Ja, Maite hat auch wieder was erlebt, aber sie hat keine Automaten runtergefahren. Nein. Sie hat ihre Finger schön bei sich behalten und war in einem Musical, Konzert, Oper. Ja, was ist es eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Nussknacker und Eis. Das ist eine Sportveranstaltung. Nein. Nein, hat nichts mit Eiskunstlaufen zu tun. Nussknacker und Eis hört sich an wie beim Italiener an der Karte. Stimmt, kann auch hinhauen. Nein, Maite war im Berliner Friedrichstadtpalast und hat sich, ich sag jetzt einfach mal, da finden ja meistens Revues statt. Vielleicht war es eine Revue, Nussknacker und Eis. Naja, vielleicht kann Maite was dazu sagen. Auf jeden Fall aufgeführt vom St. Petersburger Staatsballett. Ein Ballett? Was führt ein Ballett auf? Ein Ballett? Ein Ballett? Ein Ballett? Ein Ballett, dann war es ein Ballett. Stimmt, da haben wir den. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Naja, auf jeden Fall, genau, St. Petersburger Staatsballett hat dieses Ballett aufgeführt. Und ja, Maite hat darüber berichtet, fand es ganz toll, hat die Darsteller oder die Figuren auf der Bühne, von denen war sie begeistert. Die Musik hat's ihr auch gefallen und natürlich der Tanz. Einziger Wermutstropfen, kann man natürlich aus Maites Sicht auch verstehen, es gab kein Live-Orchester. Für alle, die es nicht wissen, Maite spielt ja selber in einem Orchester. Auf der ersten Geige. Ich glaube, es war nicht die erste. Sie hat, glaube ich, mal gesagt, das ist die zweite. Bei vielen spielt Maite sicherlich die erste Geige, oder? Gut, bevor das jetzt hier ausartet. Nein, sie spielt auf jeden Fall im Orchester und da kann man natürlich verstehen, dass sie da ein bisschen enttäuscht war, dass sie kein Live-Orchester erlebt hat dort. Sie hat auch geschrieben, dass das Publikum überwiegend älteren Alters war und dass es keine Manieren hat. Da hat sie aber nicht weiter zugeschrieben mit Beispielen, sondern einfach nur das. Und man kann sich ja vorstellen, wie es vielleicht da zugeht. Wie danach vielleicht das der Friedrichstadtpalast ausgesehen hat. Lagen lauter Gebisse rum. Genau, beim Tanzen rausgefallen. Ja. Ja, eine interessante Frage hat Maite aber noch aufgeworfen. Und zwar, wie erwähnt, war das Nussknacker on Ice vom St. Petersburger Staatsballett aufgeführt. Es gibt aber in Berlin zurzeit auch noch den Nussknacker vom russischen Staatsballett aufgeführt. Und jetzt die 1-Million-Euro-Frage. Wo ist der Unterschied, oder was ist der Unterschied zwischen dem russischen Staatsballett und dem St. Petersburger Staatsballett? Es gibt natürlich keine Million Euro zu gewinnen, nur für die, die jetzt wie die Bekloppten anfangen im Internet zu suchen und dann nachher das Geld von dir haben wollen, Stefan. Das war natürlich nur ein Scherz. Aber interessant wäre es trotzdem. Interessant wäre es trotzdem. Genau, also wer dort Informationen hat, der kann sich an uns wenden. Oh, die Kontaktmöglichkeiten jetzt nochmal. Genau, was für eine Überleitung. Und zwar könnt ihr eine Mail schreiben an blog@juba.de oder ihr schreibt einfach einen Kommentar in diesen Bericht von Maite im Blog oder ihr nutzt das Kontaktformular. Dort könnt ihr uns auch kostenlos anrufen am Tage unter der Telefonnummer 030 202 36803. Ja, und ich habe mitgezählt und das war erst das zweite Mal, dass du die Kontaktmöglichkeiten genannt hast. Gott sei Dank. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir es bei zweimal belassen und vornehmen ist genau das richtige Stichwort. Ich habe ja, was sagt die Zukunft? Genau, ich habe einen Beitrag geschrieben über eure Zukunft. Nein, Quatsch, über Zielsetzung, um euch ein bisschen dazu anzuregen, das dieses Jahr nicht so vor sich her gammeln zu lassen, sondern vielleicht mal wirklich was anzupacken. Und ja, habe so ein paar Überlegungen von mir da online gestellt. Und es gab auch einen aktiven Kommentator, an den ich nochmal ganz große Dankesgrüße senden möchte. Gott AD hat sich sehr kritisch mit meinem Beitrag auseinandergesetzt und ja, dann hat ihn dadurch auch ein bisschen erweitert. Also es, ja, möchte ich nochmal sehr, sehr hoch schätzen, dass da so eine Reaktion gab. Und wie am Anfang schon genannt, genau das ist ja das, was wichtig ist bei unserem Blog und bei unserem Blogcast. Ihr spielt auch eine entscheidende Rolle, ja. Und zum Thema Ziele und Zukunft habe ich auch den passenden Song gefunden unter podshow.com und den möchte ich euch einfach mal kurz einspielen. Ja, das ist von Howard Jones, Building Our Own Future. Denkt mal drüber nach, ne? Musterbeispiel im Blog, was die Ziele angeht oder die Zielstrebigkeit. Und zwar reden wir von Sarah, die ja zurzeit in Amerika ist für 10 Monate. Und dieses Ziel hat sie sich jahrelang vor Augen gehalten, hat darauf hingearbeitet, ganz zielstrebig, hat gejobbt, um diesen Traum zu finanzieren, diesen einmaligen Traum. Und jetzt hat sie es geschafft, sie ist in Amerika und ja, das ist, glaube ich, ein Musterbeispiel dafür, was René meint mit seinem Bericht. Und so wie ich gehört habe, ist Sarah bereits schon so weit, dass sie Pläne geschmiedet hat, wie es nach Amerika weitergeht. Klar, sie hat neue Freunde gefunden. Zum Beispiel möchte sie auf jeden Fall ihre Mitgenossin da besuchen. In ihrem Land, in ihrer Heimat in Brasilien. Schönen Gruß an Nina an der Stelle. Und sie hat also schon Pläne, wie es dann weitergeht. Also nur auf Achse, das Mädel. Ja. Aber ich, René, das ist, so wolltest du es ja ausdrücken, ne? Ja, richtig. Sie hat jetzt irgendeinen Kunstpreis auch gewonnen, ne? Das auch. Dazu gratulieren wir ihr. Sie hat den ersten und zweiten Platz gewonnen. Den ersten und zweiten. Auch nicht schlecht. Genau. Mangels Teilnahme. Na, nein, natürlich nicht. Natürlich. Die werden jetzt bestimmt sagen, oh, jetzt kommen die Deutschen und schnappen uns die Preise weg. Ja. Das gibt's doch nicht. Sie hat einen Preis gewonnen, Führerschein hat sie auch gemacht, wissen wir. Und sie hat beim Schwimmturnier abgesahnt. Hattest du nicht erzählt, dass sie disqualifiziert wurde? Ja, sie hat ja bei mehreren Wettbewerben gemacht. Und hat sie ins Wasser gepullert, oder? Ich weiß es nicht, vielleicht, wo sie des Dopings überführt, keine Ahnung. Man weiß es ja heute nicht. Ja. Aber ich glaube ihr nicht. Vielleicht war sie zu schnell. Wahrscheinlich. Ja, Sarah startet durch, quasi. Auf jeden Fall. Ach so, und nochmal eine Info für alle Leute, die diesen Podcast hören, weil sie denken, Sarah in Amerika ist Sarah Connor in Amerika. Wir reden nicht von Sarah Connor. Wir reden von einer... Unserer Sarah. Einer viel, viel jüngeren Sarah. Wie alt ist er eigentlich? Noch ist er 16. 16. Mhm. Überleg mal, mit 16 Jahren und dann schon so viel erlebt. Hut ab. Soll sie dabei bleiben. Also wenn sie die Linie weiterfährt, wird sie noch eine Menge Spaß im Leben haben. Das glaube ich auch. Und alle, die jetzt sagen, oh, ich will auch so und das ist total toll, sollten sich mal meine Zielbeiträge durchlesen. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen Anstoß. So ist es. Ja, Themenwechsel. Wir gehen jetzt auf noch was Schöneres ein, und zwar Geburtstag. Die Geburtstagskinder zwischen den letzten beiden Folgen. Happy! Happy birthday to you! Und das sind diesmal eine ganze Menge, aber René, von dir sind das gar keine, sehe ich gerade. Na, warte, da hat nur keiner Geburtstag. Erzähl doch erstmal. Okay, also der Januar ist ein Monat, wo ich sehr viele Leute kenne, die Geburtstag haben. Einmal möchte ich meinem Onkel Micha gratulieren, der 50 Jahre wird. Ganz schön alt, aber er fühlt sich noch jung. Und mein Cousin Kai wird auch 18. Herzlichen Glückwunsch. Dann hatte Geburtstag Justine, die wir ja in der letzten Folge kennengelernt haben. 5 Jahre ist sie geworden. Herzlichen Glückwunsch auch da. Claudi und Matthias haben auch Geburtstag gehabt. Und natürlich nicht zu vergessen, unsere Kollegin Annika. Die hatte auch Geburtstag. Herzlichen 25 ist sie geworden. Aha. Nicht ganz, ne? Aber, ja. Lassen wir das im Raum stehen. Ich habe natürlich auch noch einen 50. Geburtstag. Und zwar Julias Papa wird ein halbes Jahrhundert. Oder wurde. Und Heinz. Alles Gute zum Geburtstag. Schon weit über 50, glaube ich. Ja. Das waren die Geburtstagskinder. Happy Birthday. So. Jetzt wird es ja langsam dünn am Ende. Ja. Möchtest du die noch was 13. Position. Hoffentlich bringt es kein Unglück. Nee, dann deswegen ist es auch die Tschüss-Position. Achso, kann ich viel schief gehen, meinst du? Nee. Hast du noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ja, dann... Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass es euch wieder mal gefallen hat, wie die anderen Folgen auch, dass ihr Spaß hattet und vielleicht war ja die ein oder andere Anregung für euch bei. Und wir sind euch unendlich dankbar dafür, dass ihr diesen Blogcast heruntergeladen habt. Und dass ihr ihn euch auch angehört habt. Und bis zum Ende. Bis zum Ende sogar. Und wenn er euch gefallen hat, dann spielt ihn doch einfach auf irgendeinem Geburtstag am Wochenende vor. Oder macht das so wie ich. Ich gehe am Wochenende übrigens auf eine goldene Hochzeit. Und auf deine? Nein, aber nicht auf meine. Und ich werde da den Blockcast mal heimlich unter die CDs mischen. Dem DJ unterjubeln. Ja. Oder macht es so wie einige jugendliche Mitbürger früh in der U-Bahn oder S-Bahn. Ja, genau. Statt laute Musik zu hören, hört einfach den Blockcast in der Bahn. Hängt euch euer Handy um den Hals und hört den blog.über.de Podcast. Genau. Genau. Heute habe ich übrigens wieder jemanden gesehen, weil es ist ja so kalt in Berlin, muss man mal dazu sagen, der sein Handy oder diejenige hat ihr Handy aus der Handysocke genommen. Die Zeiten beginnen jetzt wieder. Es sind Minusgrade in Berlin und die Handys frieren. Okay, jetzt lasst uns aber das Ende nicht künstlich in die Länge ziehen. Wir danken euch, dass ihr dabei wart und... Richtig. Ja, hörst du rein. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, tschüss. Okay, durchsprechen brauchen wir im Prinzip nichts, ne? Warte mal, irgendwo hatte ich noch eine Frage. Genau, mit deinem blöden Ziel, ne? Ja. Deinem Bericht. Also jetzt fällt mir nämlich gerade noch was ein. Building our own future. Mach's dir selbst. Ja, na Quatsch, mein Scherz. Mist, wir nehmen schon auf, wa? Das ist ja aber voll daneben. So. Das würde ich zu deinem eigenen Schutz nicht reinnehmen. Sehr gut. Na, wenigstens hast du noch ein bisschen Anstand. So. Hallo und herzlich. Hallo und herzlich willkommen zur vierten. Hallo und herzlich willkommen zur vierten. Scheiße, mach nochmal bitte. Okay. Ich habe so lange gewartet, bis du anfängst. Das war so gemein. Warte mal, ich trinke nochmal einen Schluck Möhrensaft. Gut. Stefan, wir wissen ja, den habe ich ein bisschen abgewandelt. Du bist ganz doll verzögert, aber wirklich extrem. Gut, jetzt muss ich mal gucken, jetzt muss ich ja irgendwie hier überleiten. Abnahmewitz. Ja, genau. Na schön, hast du mich abgewürgt. Ich wollte noch so schön erzählen. Muss ich jetzt alles für die nächste Folge aufheben. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.